Sonate-C-Dur hinterlassen. Ein nahezu im Konzertsaal unbekanntes Stück. Im Konzertsaal wird ja auch sehr, sehr, sehr selten gespielt. Woran das liegt, das muss man mal untersuchen. Das ist vielleicht auch etwas genau für einen zahlenmäßig solchen Kreis wie hier. Das Stück gehört zu den tiefsinnigsten und größten Werken Schuberts. Wenn man es mit, da ich nur pauschal sagen kann und nicht zu lange analysieren kann, rein zeitlich, möchte ich es mit einem Roman vergleichen. Dieser Roman beginnt mit einem riesigen Laissez-Adieu, einem großen Abschied. Und dann folgen mehrere Situationen, die ganz anderer Art sind, in der aber dieser Abschied nachklingt. Vielleicht das Ungeheuerlichste ist der erste Satz. Der erste Satz hat als Hauptthema einen Ruf mit Antwort. Ich musste wieder an Ernst Bloch denken, der einmal die Musik den Ruf ins Entbehrte genannt hat. Den Ruf dahin, wo man nicht ist, wo man aber sein möchte. Das hier sehr deutlich im ersten Thema. Verdichtet sich dieser Ruf, sie hören dauernd denselben Rhythmus, dieser Ruf verdichtet sich zum Lied, und das Lied ist zuerst im zweiten Klavier, dann im ersten, der Zwischenruf des zweiten Klaviers. Der Satz ist deswegen so schwer zu beschreiben, weil sie eigentlich dauernd das Gleiche hören. Also einerseits haben die höchste Konzentration, die möglich ist, so konzentriert wie in der 5. Sinfonie von Beethoven über ein einziges Motiv. Andererseits herrscht auch gerade das Gegenprinzip. Alles breitet sich riesig weit aus, ist episch, ist erzählt. Und dieser Gegensatz prägt diesen ersten Satz. Dann gibt es drei andere Sätze noch. Ich habe schon gesagt, das sind drei neue Situationen, in der dieses ästhetische Subjekt, das diesen Roman erlebt, eintritt. Und in diesem hallen für den Eingeweihten Reminiszenzen an den ersten Satz wieder. Aber man muss das tatsächlich wissen. Man muss zum Beispiel wissen, dass dieses Motiv auf den ersten Satz zurückgeht, obwohl es nicht das gleiche ist. Ich möchte fast sagen, dieses ästhetische Subjekt, was der Held des Romans ist, erinnert sich nicht in seinem Oberbewusstsein an das, was war, aber dauert in seinem Unterbewusstsein. Das heißt, man muss wirklich die Sache analytisch aufschließen, um das zu hören. Ganz besonders auch in Scherzola hier. So war der Anfang unseres ersten Satzes. Und das Erste hat noch hier diese Tonreihe und so weiter. So könnte ich Ihnen durch alle Stücke auch im Letzten diese Idee zeigen, die sich hindurchzieht. Dann eine merkwürdige Gegenkraft hören wir immer wieder in plötzlichen Schranken und Hemmungen. Das werden Sie besonders im letzten Satz erleben. Der letzte Satz ist ein richtiger Kehraus. Man fühlt in dem letzten Satz noch deutlich das klassische Rondo, das den Beschluss brachte, einen fröhlichen Kehr aus. Das ist hier eigentlich gesteigert ins Ruhelos, ja fast ins Dämonische. Es ist, als wenn die Erregung und die schnellen Bewegungen, zum Teil sehr virtuose Bewegungen, als wenn die dazu da wären, einen Ausbruch vorzubereiten, als wenn Schubert ausbrechen wollte und doch in Kreisinger gefangen bleibt und dann eben immer an diese große Schranke stößt, die in Tönen aller vier Händen, halbe Noten gehalten, den Satz durchdringt, ganz besonders in der Durchführung. Verzeihen Sie mir, dass ich mich jetzt so kurz fasse, aber da das Stück schon ungefähr 40 Minuten dauert, möchte ich Ihnen den Roman eben musikalisch zu Gemüte führen und nicht mehr zu viel sagen. Allegro, Andante, Scherzo und Finale. Vielleicht darf ich noch hinzufügen, dass sehr merkwürdig dieses Stück angestrahlt ist von Beethoven, von Beethovens 7.8. Sinfonie, die Schubert großen Eindruck gemacht haben und die er gewissermaßen widerspiegelt.